Es gab bei uns in Holland auch eine nationalsozialistische Partei, von der auch ich Mitglied war. Aber ebenso war ich absolut davon überzeugt, dass es dieser Partei aus sich selbst heraus niemals gelingen würde, die Macht zu übernehmen. Weil auch schon in dieser Partei Zwiespalt eintrat. Nur etwa ganz Besonderes konnte mein Vaterland von dem Untergang retten. Und das Besondere geschah. Das war das Treffen zwischen Deutschen und Niederländern im Kampf. Und so kam ich am 15. Mai 1940 aus dem Internierungslager und freute mich, dass es die Deutschen waren, die mich daraus geholt haben. Weil ich also eine Schuld dem Deutschen gegenüber habe. Sie retteten doch mein Leben. Weil ich mein Vaterland liebe und mich einsetzen wollte, mein Vaterland zu retten. Und weil ich damals schon wusste, dass die größte Gefahr aus dem Osten uns Germanen bedrohte. Darum bin ich in meinem Alter, nebenbei kann ich sagen, dass ich 52 Jahre alt bin, zur Waffen-SS gekommen. Bei uns zu Hause in Holland sind noch viele Kameraden aus der Partei, die nur alleine für Holland arbeiten wollen. Und es gibt auch viele Volksgenossen, die nicht einsehen können oder wollen, dass es jetzt geht um Europa. Erst Europa retten. Erst Europa. Und dann, ach, dann wird alles gut. Oft schon habe ich zu meinen Landsleuten über das gesprochen, was ich in Finnland, in Estland, in Litauen und Lettland und im damaligen Polen erlebt und gesehen habe. Immer wieder sage ich es ihnen, denn jeder, auch der Letzte, muss es wissen, was die bolschewistische Gefahr bedeutet. Nur ein totaler Krieg, nur der Einsatz aller Menschen und aller Mittel, die in diesem Kampf um Europas Schicksal eingesetzt werden können, nur dies kann uns von dieser blutrünstigen bolschewistischen Gefahr bewahren. Und wenn einer mich jetzt fragt, Kreuthoff, was denken Sie jetzt von Ihrem Vaterland? Dann kann ich nur dies sagen. Ich bin froh. Ja, ich bin sogar sehr froh. Wir haben schon viel gewonnen. Aus 35 Parteien sind jetzt noch 2 übrig. Die Pro 5% und die Antis 95%. Was wir brauchen, das ist ein Mann, der auch die 95 Antis überzeugen kann. So dass diese Volksgenossen Vertrauen in ihm haben und sich durch ihn führen lassen. Und dann werden sie eines Tages alle zusammen wissen, wohin wir gehören.